und der hat sowieso einen Dauerstress in seinem Büro. Bin ich K.O., dann schwör ich drauf, da leg ich mir an Elvis auf. Sein Good Luck Charm, der greift ans Herz und weg ist hier.